zitten Jan, kan Sanna staat hier aan de baan. Und sie kämpfte für ihre Träume, denn die waren meist in Gefahr. Ich traf sie zum ersten Mal, da demonstrierte sie allein gegen irgendwas, von dem sie glaubte, könnte für das Land gefährlich sein. Sie trug ihr Plakat durch den Regen, doch alle haben sie nur ausgelacht. Ich ging zu ihr und da hat sie mir gesagt: Solange mein Herz auf mich, ich mein Gefühl auf dreh, solange werde ich bis zum Schluss einfach tun, was ich glaub, dass ich tun muss. Solange mein Herz auf mich, geh ich auf meinem Weg einfach nur geradeaus. Und ich geb niemals auf, solange ich lebe, solange mein Herz auch schlägt. Ich habe sie dann irgendwann so gut wie sonst niemand gekannt. Und sie lachte oft unter Tränen, wenn ihr Gefühl im Regen stand. Sie liebte die Menschen so und eines Tages sagte sie: Hier in diesem Land brauch mich niemand und hier erfüllt mein Traum sich nie. Ich habe sie nie wieder gesehen, irgendwo hat sich ihre Spur verloren. Ich denk oft an sie und ich hab mir geschworen: Solange mein Herz noch schlägt, ich mein Gefühl noch dreht, solange werd ich bis zum Schluss einfach tun, was ich glaub, dass ich tun muss. Solange mein Herz noch schlägt, geh ich auf meinem Weg einfach nur geradeaus. Und ich geb niemals auf, solange ich lebe, solange mein Herz noch schlägt.